Abschnitt 13 aus Die Onyx-Schale. Dies ist eine LibriVox-Aufnahme. Alle LibriVox-Aufnahmen sind lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. Weitere Informationen und Hinweise zur Beteiligung an diesem Projekt gibt es auf LibriVox.org. Die Onyx-Schale von Victor Burton. Die Milchstraße und das Kind. Um Mitternacht trete ich auf meinen Balkon heraus, der 4 Stock hoch über den Gärten und den pechdunkeln Höfen schwebt. Denn es ist die Milchstraße zu sehen heute und das darf man sich nicht entgehen lassen. Alles ist dunkel hier auf der Erde. Alle Fenster sind erloschen, kein menschlicher Laut zu hören. Die Höfe unter mir gehen in die Tiefe hinab wie schwarze Abgründe. Und ich stehe auf dem Balkon, lehne mich hintenüber, sehe hinauf in das flimmernde Licht und lasse den Schauder durch mich gehen, den zu fühlen ich geboren wurde. Wie ein silberner Strom steigt die Sternenstraße auf, geht zum Zenit hoch, verästelt sich still in rätselhaften Windungen, verschwindet, kommt wieder und stürzt in flammender Kaskade zum Horizonte nieder. Ein Strom von Weltlichtern. Und ist jedes eine Sonne und leuchtet Millionen dunkler Schicksale und sind doch so zahlreich, dass sie wie Mehl scheinen, was eine spielende Hand in Klumpen gegen schwarze Wände warf. Jedes Mehlkorn eine Sonne. Und steht alles totenstill und unerschütterlich und fern abgewandt da oben und flammt und flammt. Während ich so stehe und sehe, merke ich, dass doch nicht alles so still ist hier unten auf der Erde. Neben mir irgendwo in einer Küche tickt eine Uhr. Sie zählt ruhig und stetig und misst das Maß der Sekunde, das wir an die Unendlichkeit legen. Und nun, da ganz unten im Hofe weint ein kleines Kind. In einer der Hinterhauswohnungen tief unten, ein Säugling, der weint und schreit und ruft, bis ein Fenstermatt aufleuchtet, weil eine Mutter Licht machte, um nach ihrem Kinde zu sehen. Ein irdisches Licht in der Tiefe. Und ich beuge mich vor und sehe auf dieses matte Licht der Menschenmutter da unten und vergesse, dass Millionen von Welten über mir in Flammen stehen. Ende von Abschnitt 13, gelesen von Jessi, Dessau-Roßlau 24.